Blumen und Vögel tanzen und singen, lachen und trinken. Mit dir, ich sag Hallo du, du sagst Hallo du, alle Hallo du, aha, aha. Drinks unter Palmen, an weißen Stränden, die Sonne lacht. Für uns zwei, ich sag Hallo du, du sagst Hallo du, alle Hallo du, aha, aha, ha. In unserem Urlaub, auf einer Insel, mit netten Freunden, weit weg, ich sag Hallo du, du sagst Hallo du, alle Hallo du, aha, aha. Später versinkt dann die rote Sonne. Die Fischer fahren aufs Meer. Ich sag Hallo du, du sagst Hallo du, alle Hallo du, aha, aha. Ich sag Hallo du, du sagst Hallo du, alle Hallo du, aha.